Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäckerfaust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Wunderschönen guten Tag, meine Damen. Wunderschönen guten Tag, meine Herren. Herzlich willkommen an diesem Sonntag um 17 Uhr an Ihrem Radioendgerät hier bei Radio Frei. Wir begrüßen Sie, wenn ich sage wir, meine ich natürlich den wunderbaren, oft kopiert und nie erreichten Ronny. Und den wunderbaren Elias. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bäckerfaust. Ja, ich freue mich, dass wir und ihr alle da seid. Und dass wir uns mal wieder ein Thema vornehmen können. Und dass Sie sich auch wieder an diesem Sonntag auf uns eingelassen haben überhaupt. Das ist immer eine große Freude. Ja. Aber was haben wir denn heute mitgebracht? Heute haben wir ein Thema mitgebracht, was mich schon seit Anbeginn meines Musikhörens beschäftigt. Und in dieser Zeit habe ich auf 1, 2, 3, 4 verschiedene Datenträgern Musik gehört. Oh, Datenträger. Das ist ein Stichwort. Also wir beschäftigen uns heute mit Musik und Medien beziehungsweise Tonträgern, Datenträgern, was auch immer, irgendwo, wo man Musik draufpacken kann und mit sich rumtragen kann. Ja, und es ist eigentlich was Wunderbares, wenn ich mir das vorstelle. Datenträger hört sich so langweilig an, aber welche Option uns das einräumt, Musik überall dabei zu haben, immer dabei zu haben. Ohne immer eine Band im Gepäck zu haben. Ja, ne? Also es macht alles viel einfacher. Es muss eine schlimme Zeit gewesen sein früher, als Metallica immer noch auf dem Hänger hinterhergezogen wurden. Wenn jemand Bock hatte, James Hetfield brüllen zu hören, musstest du immer sagen, okay, ich investiere das Geld, ich nehme Metallica mit in den Urlaub, an den Strand. Und jetzt einfach so. Jetzt auch für spöttische Preise. Ja, obwohl der Sound wahrscheinlich schon cooler ist mit dem Anhänger. Mit Anhänger sowieso. Ja. Hat Otto von Otto der Busfahrer bei den Simpsons gemacht. Hat Metallica eingepackt? Wollte Metallica einpacken, war aber dann schon nicht mehr Oldschool-Metal genug, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber Datenträger, das ist eigentlich toll. Also wenn man sich mal mit beschäftigt, man nimmt das so als banal, als einfach so gegeben hin, aber ist schon gut, dass wir sowas haben. Und auf jeden Fall. Die Geschichte ist ja mittlerweile auch schon ziemlich alt von solchen Datenträgern, wo man Stimme, Musik drauf ablegen kann. Daher gleich meine erste Frage. War dein erstes selbst ausgegebenes Geld für Musik auf CD, Schallplatte oder Kassette? Kassette. Hast du dir eine Kassette gekauft? Ja. Was hast du dir für eine Kassette gekauft als erstes? Die erste Kassette, also ich muss sagen, woran ich mich erinnern kann, ja, das war, das muss so in den 90er, Anfang der 90er gewesen sein. Und ich war mit meiner Oma, tatsächlich mit meiner Oma, in dem kleinen Dorf, wo ich groß geworden bin, da kam immer so ein Asia-Laden vorbeigefahren, ja, und da konnte man dann quasi Klamotten kaufen und dann gab es auch noch Kassetten. Das war ein Bäckerauto, in dem es Klamotten gab und Co. Nein, oder das war quasi, die kamen quasi mit einem Transporter angefahren, hatten dann solche Tische dabei und haben die aufgebaut. Okay, ne? Und dann, also so Flohmarkt. Ja, so Flohmarktmäßig, so. aber nur ein einziger Verkäufer. Der einmal in der Woche kam, alle Omas mit Enkelkindern hingegangen sind und also wo man sich auch zum Schwätzen getroffen hat, auch zum Einkaufen. Ganz genau. Wunderbar. Ja. Und da bin ich mit ihr hingegangen und ich weiß, ich habe da zwei Kassetten bekommen. Ich bin gespannt. Ja, und das eine war U96, das Boot. Oh. Ja, der absolute Knaller. Dauerbrenner. Ja, hier dieser Alex Christensen. Heute noch schwer aktiv, hört richtig, man immer mal wieder. Ist aber, glaube ich, nicht mehr bei U96 dabei. Ich glaube, U96 gibt es wohl auch noch irgendwie. Gibt es auch noch, ja. Ich kenne nur ihn, weil er irgendwie unfassbar viel produziert, glaube ich. Ja, der, nur noch. Aber nicht mehr unter dem Label, sondern das meiste ist, er ist im Hintergrund und hat sich Leute eingekauft. Und das zweite Album, das begleitet mich aber bis heute noch, das ist R.E.M., Automatic for the People. Das ist für mich irgendwie das, so ein... Das hat dir deine Oma damals aber gekauft, oder bist du bewusst da hingegangen und hast gesagt, du möchtest R.E.M.? Na klar. Ich bin bewusst, also ich habe mich dort durch die Kassetten durchgewühlt, ne? und wollte dieses Album haben. So, jetzt kann man natürlich sagen, war das jetzt mein Geld oder war das das Geld, was ich... Okay, egal, aber bewusst dafür entschieden. Richtig, aber das ist so das Erste, wo ich wirklich bewusst Geld für ein Trägermedium ausgegeben habe. Okay. Und ja, und bei dir, dann stellt sich natürlich gleich die Rückfrage. Also ich habe wirklich geschwitzt heute in der Vorbereitung, weil das ist mir fast schon unangenehm gewesen. Pass auf, ich habe überlegt und das Erste, was ich bewusst konsumiert habe, war Kassette, aber die habe ich von meinem Vater immer geholt, weil das war die Prinzen und zwar das Album Küssen verboten. Oh, das auf Kassette. Großes Ding, ja. Dann war aber, das habe ich halt nur mal so mal geholt, geklaut so und dann wieder ins Autoradio zurückgepackt. Aber dann von meinem ersten Geld habe ich heute überlegt und ich ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Aber meine erste CD, an die ich mich erinnern konnte, die ich dachte, die erste war Britney Spears mit ihrem Album, ich glaube es hieß Oops, I Did It Again. Auf jeden Fall war darauf auch Hit Me Baby One More Time auf jeden Fall ihr großes Debüt in dieser Schulmädchenuniform und so. Aus heutiger Sicht ganz, ganz schlimmes Konzept und ganz schlimm gemacht. Aber gut, war damals, hat ist ich okay, damals ist okay. Getouched. Das war aber dann, wie sich herausgestellt hat, tatsächlich doch älter als Gildo Horn mit seinem Album Danke. Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal hier irgendwann in der Sendung gehabt. Und im selben Jahr auch Quano Apes mit Lord of the Boards Maxi-CD. Ah, Hört ja, also Maxi-CD heutzutage, glaube ich, kannst du lassen. Brauchst du auch gar nicht mehr rausbringen. So, ich habe neulich auch zu dem Thema Maxi-CD ein Video gesehen oder so ein Story-Ding bei Instagram von den Ohrboten, die noch Maxi-CDs irgendwie hatten, die sie gerade alle entsorgt haben. Ja, die gehen nicht mehr, ne? Weil sie auch gesagt haben, was sollst du die irgendwo auf Tour mitnehmen oder was sollst du die irgendwo online stellen? Es wird niemals mehr jemand da sein, der es kauft. Ja. Es sei denn, du schenkst sie vielleicht irgendeinem Jäger oder so, der die dann so immer, wie man das kennt, im Wald an den Straßenrand hängt, dass da so Licht reflektiert wird, dass die Tiere nicht, dann erfüllen die CDs wenigstens noch irgendeinen Zweck. Das stimmt. Aber ich muss sagen, deswegen bin ich auch nicht auf CD gekommen, die ich mir irgendwie gekauft habe. Ich weiß noch, das war zur Schulzeit, da haben wir dann auch Maxi-CDs gekauft. Die kosteten nicht viel. Da waren halt zwei gute Lieder drauf, dann solche B-Dinger irgendwie. Aber ich kann mich nicht mehr dran. Da war ein Haufen Schrott dabei, also so. Ich komme gar nicht mehr drauf. Also Dr. Alban oder, du weißt schon, diese 90er Jahre. Hast du alles gehabt auf Maxi? Ich hatte viele Maxis, ja. Also so. schlimmste Maxi, beziehungsweise witzig, heute eine Vorbereitung, habe ich auch überlegt und mal durchgekramt, was ich noch finde. Die Öla Paloma Boys von TV Total mit Öla Paloma Blanca. Ja. Diese zwei Herren, die in der ersten TV Total-Folge, habe ich dann rausgefunden, 99 rausgefiltert wurden, weil sie bei MDR Tante Jutta alles Gute gewünscht haben mit Öla Paloma Blanca. Und ich habe dann als Fun Fact gelesen, dass einer von beiden dann kurz bevor sie die CD aufgenommen haben im Studio gebeichtet hat, dass er in Wirklichkeit gar kein Sachse ist und das nur imitiert. Nee. Ja. Aber das war die Maxi, die du so im Schrank hattest. Die auf jeden Fall, die gehört auch so zu den Top 3, wo ich auch nicht weiß, ist es jetzt noch witzig oder ist es eigentlich schon schlimm, aber aus der damaligen Sicht irgendwie mit, weiß ich nicht, 99, mit 11, da macht ist man es sich, okay. Macht man sich ganz andere Gedanken als heute. Und ich hatte noch eine Schlümpfe, Maxi, die Schlümpfe singen Sometimes I Wish I Were an Angel von der Kelle Family mit Ich wünsche, du wärst hier, glaube ich, hieß das Lied oder so. Hat man ja auch alles ausgeschlachtet, was irgendwie nur ging. Da sind die blauen Scheine gedruckt worden in Schlumpfhausen, das sage ich dir aber. In 30 Complications hier mit irgendwie jedes Lied, was so in den Charts war, wurde auf Schlumpfartigkeit verwurstet, unfassbar. Oh, traurig. Nee, und dann ist mir eingefallen, ich habe dann damals diese Kassetten auf dem alten von meinem Opa, den RFT-Sternrekorder, den hatte ich dann und da durfte ich dann die Kassetten hören. Und hast du Mixtapes gemacht? Natürlich habe ich auch Mixtapes gemacht, also ist ja klar, das war... Ich weiß nicht, ob Samstag oder Sonntag, aber irgendwann kam immer die Chartshow auf irgendeinem Sender, wo dann immer die Charts gespielt wurden. Top 100, irgendwie Auswahl bis zur Top 20 wurde immer mal was rausgepickt und dann die letzten 20 wurden aber gespielt, natürlich mit Reinsprechen und mit allem drum und dran, aber was habe ich da mit meinem kleinen Kassettenrekorder gelegen und habe gewartet, dass ich auf Rec drücke, wenn ein heißer Hit kommt. Ja, da musste man noch, da musste man sich noch in Geduld üben, ne? Das ist unfassbar. Das kann man sich also gar nicht mehr vorstellen. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, heute eher Thema zwei alte Hasen erzählen von früher. Stimmt. Es ist, aber es bringt einfach auch, wenn ich so überlege mit dem Walkman dann mit, also so, wenn ich das, als ich heute so durchgeguckt habe, was ich an Kassetten, CDs und Co. noch habe, es ist einfach, es holt dich auch wieder so ein Stück weit zurück. Meine Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen geht es genauso heute. Richtig. Und ich würde sagen, lass uns willst mal du kurz schon ein Lied spielen? Ja, komm, lass uns mal in die 90er springen, aber okay, oder? Wir spielen ein Lied, aber dann, ich will aber noch so ein bisschen, ja? Ich bin jetzt voll im Fieber. Voll im Kassettenfieber. Hast du was mitgebracht? Ja, ich würd jetzt einfach von meiner ersten Kassette, leider ist die Tonqualität jetzt besser geworden, aber von der ersten Kassette, R.E.M., Automatic for the People, The Sidewinder Sleeps Tonight. Ja, na dann, hier ist er schon, R.E.M. Viel Spaß. Viel Spaß. Das waren die wunderbaren R.E.M. Und ja, also mich hat es wieder ein bisschen mitgenommen. Es hat mir verdammt gute Laune gemacht, hier am Sonntag bei Radio Frei, ihrem Lieblingsformat Bäckerfaust, Musik. Richtig. Und Radio, R.E.M. ist mittlerweile, ja, ich glaube, sie sind noch aktiv, aber ich in der Underground-Szene. In der Underground-Szene. Aber ich glaube, die spielen immer noch 5000er Hallen. Ja, bestimmt. Also ich hab gelesen, dass sie immer noch oder dass sie die erfolgreichste Indie-Band sind, so der Welt. Und sie haben hohe Verkaufszahlen, aber halt nie diesen riesengroßen kommerziellen Erfolg, glaube ich. Ne? Das ja, ist ganz schön. Aber das so der Einblick in meine erste, vielleicht sogar wichtigste Kassette, die ich so hatte. Ja, und die dir deine Oma gegönnt hat. Die mir meine Oma gegönnt wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Wir forschen noch nach, wer das Geld am Ende für die Kassette rausgeholt hat. Aber wahrscheinlich großen Dank nochmal an die Oma. Unbedingt, unbedingt. So, und dann ja. Kommen wir ja zu den CDs. Ne? Da waren wir eben stehen geblieben. CDs waren wir, Maxi-CDs hatten wir schon. Album. Wichtigstes Album, was du dir auf CD gekauft hast? Boah, das ist... Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, was so das Wichtigste oder das Album, aber ich kann dir jetzt kein Album auf CD nennen, wo ich jetzt sagen würde, das ist so. Also bei mir muss ich sagen, ganz klar, Die Ärzte 13 war so das Album, was mich so in diesen Punk-Rock Sektor irgendwo gebracht hat oder wo ich mich zum ersten Mal beschäftigt habe, was Texte im Zusammenhang mit Musik auch machen können mit einem. So. Und war damals auch so irgendwie das erste Mal so ferienlagermäßig unterwegs und irgendjemand hatte Die Ärzte 13 dabei und dann ist so, glaube ich, auch im Hirn hängen geblieben, so das erste Mal ohne Eltern, so Freiheit. Und, ja, dann dazu Ärzte. Noch das im Hintergrund und vielleicht sogar heimlich auch mal irgendwo zu der Musik hinterm Haus an der Zigarette ziehen oder oh, so. Punk gefährlich. Sein. Ja, richtig, richtig. Richtig harter Punk. Durch die Decke gehen, ja. Das ist, nee, schönes Album. Und es gibt so ein Album, das höre ich mir immer sehr gerne an. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Wichtigste ist. Und zwar ist das von Björk. Ein Album, da war sie noch nicht Björk, da war sie noch mit einer Band zusammen und hat so isländische Lieder gesungen. Das hab ich relativ häufig gehört, aber wie gesagt, leider, ich habe mir in der Vorbereitung der Sendung schon Gedanken gemacht, ist vielleicht diese CD auch so ein flüchtiges Medium, was man eben gar nicht so lange begleitet, weißt du? Also die Kassette war irgendwie, das war so das erste Mal so diese eigene Musik entdecken. Dann kam die CD, ja, da kamen die Maxis, über die haben wir gerade schon gesprochen. Und das waren auch solche flüchtigen, wenig greifbaren Sachen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es einfach diese digitale Variante, die einfach nicht so hängen bleibt. Also digital, muss ich sagen, ist so... fand ich damals, also hat mich schon lange, lange begleitet und da war ich auch froh drum, dass ich dann auch öfter mal umherschalten konnte oder dann auch eigene CDs brennen. War ja ganz, ganz üble Zeit. So, aber ich glaube, am Ende ist dann doch, am Ende von allem ist die Schallplatte, glaube ich, trotzdem mein Lieblingsmedium. Muss ich tatsächlich sagen. Aber um erstmal den Bogen zu spannen, nochmal, apropos CD brennen. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes illegal gezogenes Lied war? Beziehungsweise hast, also es hat eigentlich jeder, man muss es jetzt, man darf es ja auch sagen, ich glaube, irgendwann verjährt es ja auch und dann ist es, glaube ich, auch straffrei, oder? Darf man jetzt offen darüber reden im Radio? Also wir rufen ja nicht auf, aber ich muss sagen, ich habe keine Musik downgeloadet. Ach Quatsch. Ohne Quatsch. Du hast doch irgendwann mal in deinem Leben mal so irgendwie so ein auf solchen hier so File-Sharing-mäßig oder so irgendwo mal was gezogen. Nein. Ach jetzt komm. Nein. Ich hatte andere Quellen. Ich brauchte sie nicht selbst ziehen. Also ja, aber ich habe doch mal, wenn ich mal ein Lied gebraucht habe, habe ich das doch mal über mein 56K-Modem, 3-Megabyte-Lied, ich glaube eine Stunde, so lang Haustelefon besetzt, keiner konnte anrufen, meine Mutter konnte niemanden erreichen und dann kam irgendwann der Tag, als mein Vater dann das Kabel durchgeschnitten hat von meinem Modem. Echt, ja? Weil es konnte uns 24 Stunden keiner mehr erreichen, weil ich tatsächlich irgendwie dann angefangen habe und habe Sachen gesammelt, wo ich heute denke, warum? So. Das habe ich auch gemacht. Ich hab Musik gesammelt damals. Der Speicher am Computer wurde langsam immer größer. Man hatte Platz, man hatte Brenner, du hast es eben schon gesagt. Das heißt, man konnte sich auch richtige Archive anlegen. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte Kumpels, die waren Informatiker. Ja, das heißt, ich brauchte mich nicht da hinzusetzen und durch irgendwelche dubiosen Seiten, weil ich hatte eine andere Quelle. Ja, die jetzt aber nicht, wie manche von Ihnen vielleicht denken, die Informatiker waren. Wir wollen jetzt keinen, die Oma. Aber die hatten keine 65K-Modems, 56K-Modems, sondern ne, die hatten halt Bandbreite zur Verfügung. Von daher, aber was war denn, wenn du jetzt darauf anspielst, was war denn da, kannst du dich noch dran erinnern, was da dein erstes Lied war, so dieser Download? Mein erstes Lied? Was du da? Mein erstes Lied war auf jeden Fall irgendwie, wo ich neulich drauf gestoßen bin, ist Alize. Kennst du noch Alize mit Lolita? Ah, ja. Das ist diese junge Französin, die sie da irgendwie in auch so fragwürdige Klamotten gesteckt haben, dass sie nicht unbedingt aussieht wie 20, sondern eher wie 18. Und die dann immer Lolita gehaucht hat. Das hatte sowas ganz Lassives so. Die hat auch irgendwie, bin ich erst drauf gestoßen, hat auch nur 2 Alben, glaube ich, rausgebracht und dann wohl mittlerweile mit ihrem Mann irgendwie eine Tanzschule und so gemacht. Auf jeden Fall, die wollte dann, glaube ich, da auch wieder ein Stück weit raus aus der Nummer, weil das war ihr, glaube ich, auch zu viel. Aber so, zu der Zeit war dann so, habe ich, glaube ich, mal mit meinem Modem. Ist die von so einem Produzenten da wahrscheinlich auch? Oder hat die das selbst gemacht? War das ihr? Ich glaube, das war so wie damals irgendwie kommt auf der Straße angesprochen. Da hat ein Produzent braucht genau das Gesicht und das Paket musste stimmen und dann geht das los, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die irgendwann in ihrem Leben mal selber irgendeinen Text oder eine Melodie geschrieben hat. Könnte ich mir. Aber das war so deins. Genau, da stellt sich nämlich schon die Frage, ich hätte dich jetzt musikalisch anders eingeordnet, aber in dem Alter hört man sich halt sowas an und genauso ging mir es auch. Deswegen habe ich da auch schnell wieder mit aufgehört. Also ich hatte irgendwann wirklich eine Festplatte voll Musik und ganz im Ernst, man hört diese Musik halt so gut wie gar nicht. Ne? Das ist einfach, man hat sie halt, wenn man sie haben kann. Und es gab damals, als dieser dicke iPod rauskam, ich weiß gar nicht mehr, der hatte ja wirklich wahnsinnig viel Speicher für damals. Ich glaube, es waren irgendwie 128 Gigabyte oder so. Also, und das war völlig, völlig übel. Richtig. Und man konnte ja da Musik drauf speichern. Das war unfassbar viel. Und ich glaube, damals so eine Studie gelesen zu haben, dann, wo es darum ging, wie viel Musik hört man denn eigentlich? Ne? Und dann hat man festgestellt, auch wenn man da, ich sag jetzt einfach mal, 60 Alben drauf hat oder 100 Alben drauf hat, es gibt so 5, 6, die hören die Leute regelmäßig und die anderen sind halt da, weil sie da sind. Ja. Und von daher habe ich dann auch relativ schnell aufgehört und ich bin dann auch dazu übergegangen, wirklich Musik wieder zu kaufen. Ne? Also Musik zu kaufen, ich weiß nicht, vielleicht hat mich da auch die Industrie das dazu gebracht und mir das eingeflüstert, wieder Platten zu kaufen, aber... Aber genau zu dem Thema, pass auf, habe ich dir ein Lied mitgebracht aus deinem Lieblingsgenre Hip-Hop. Oh! Es nimmt die ganze Sache etwas auf die Schippe, aber es ist auch viel Wahres dran. Und zwar möchte ich nur kurz zitieren schon mal, aus der ersten Strophe: Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum gute Musik mal unabhängig war von einem Dateiformat, und ist dir klar, dass man auch vor 20 Jahren jedes Album hören kriegen konnte, wenn man nur heiß genug drauf war? Oh. Und man muss sagen, der Mann hat recht. Ich bin sehr gespannt. Also, und zwar handelt es sich hier um Audio 88 und Yassin, zwei Hip-Hopper, die jetzt auch schon irgendwie das sechste Album oder so rausgebracht haben. Immer wieder gut, kann man auf jeden Fall auch live empfehlen. Schauen Sie mal nach bei den Terminen, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Und hier ist Audio 88 und Yassi mit Pathos 2.0. Ich lege die Platte noch auf den Teller und dann geht die Post ab. Ja, Audio 88 mit der großen Frage: Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Und ich muss auch sagen, herzlich willkommen zurück erstmal bei Becker Faust Musik und ihrem Musikmagazin hier am Sonntagnachmittag bei Radio Frei. Das Lied sagt dann doch auch einiges aus, wie es aus der Sicht von jungen Indie-Künstlern ist. Sagen wir mal, bevor die große Zeit von Spotify und Co. losging, dass man gesagt hat, man könnte ja auch durch dieses Streaming und dass Musik jederzeit überall erreichbar ist, auch ein Stück weit die Künstler unterstützen, beziehungsweise irgendwo da auch was rausholen dabei, ohne dass jeder einfach nur illegal zieht, weil das Angebot ist ja sowieso überall da. Unterstützt man die Künstler damit? Oder verdienen ja, dann die mit, pro dran? Klick irgendwie mit 0,34 Cent oder so. Also ich sag mal, das Schöne ist ja bei der ganzen Geschichte, dass du auch unabhängig von einem Label sagen kannst, du lädst da was hoch. Klar brauchst du dann irgendeinen Drittanbieter, der dir die ganze Sache hochschiebt, weil Spotify oder Amazon Prime oder wie auch immer alle, die da draußen heißen, keine Verträge machen mit einzelnen Leuten, sondern nur mit Firmen. Und dadurch kannst du aber dann sagen, dass jemand das für dich für 20 Euro im Jahr irgendwie verwalten soll, und dann funktioniert das. Das ist das Schöne. Und du wirst natürlich überall gefunden, beziehungsweise wirst natürlich dann auch verknüpft im Sinne von, dass wenn jemand den Künstler gut findet, kommt er dann vielleicht auch zu dir oder so. Das also ich kann mich noch dran erinnern, so dieser Gedanke, Musik immer und überall dabei zu haben, ne? So, wenn man ein junger Mensch ist, das ist schon verlockend gewesen, ne? Also wirklich immer und überall die Musik hören zu können, die man möchte. Es ist maßlos verlockend, aber ist es auch maßlos übertrieben, weil das genauso wie beim Essen am Buffet, glaube ich, dann einfach nur in Völlerei und nicht mehr in Genuss ausartet. Und das ist auch genau das. Also es ist nicht mein Lieblingsgenre, was wir gerade gehört haben, aber das, was er gesagt hat, ne? Also früher haben wir die Alben noch von vorne bis hinten gehört. Genau. Ne? Ja, wenn ich nochmal auf die Kassette anschließen darf, na klar hast du die gehört, du hast nicht vorgespult einfach mal, sondern hast dir die angehört. Und dann hast du natürlich auch diese komplette Bandbreite mal mitbekommen. Heute, ich muss feststellen, ich sehe ganz viele, die einfach nur, man hört 20 Sekunden rein, dann ist das Lied eigentlich schon wieder langweilig und komm, ich brauche den nächsten Kick, ich brauche das nächste Lied. Also der Markt ist mittlerweile auch einfach darauf angelegt, dass alles eher in Single-Form rausgeballert wird, sodass eigentlich jeder größere Künstler in der Regel, wenn er ein neues Album rausbringt, vorher schon 4 Singles aus dem Album veröffentlicht, bevor dann das eigentliche Album kommt, weil ich glaube, die Plattenindustrie auch gemerkt hat, dass sich die meisten keine kompletten Alben mehr anhören, weil die Aufnahmespanne einfach auch nicht mehr da ist. Dass keiner so viel Zeit investieren möchte oder viele das nicht möchten. Ich denke mal, Zuhörer hier bei Radio Frei, würde ich jetzt da einfach mal schätzen, sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen anders unterwegs, weil man beschäftigt sich, es ist ein anderer Umgang mit Musik, vielleicht ist das auch generationsbedingt. Aber ja, ich glaube, da hat so eine Schallplatte und Co. hatten, waren da doch deutlich, also klar konnte man bei der Schallplatte oder bei der Kassette auch zum nächsten Lied skippen, aber die Arbeit hat man sich halt einfach meistens auch nicht gemacht, beziehungsweise hat das Werk halt so genommen, wie es war. Und das ist auch zum Beispiel eine der Sachen, die ich gelesen habe, warum die Schallplatte dann auch irgendwann abgedankt hat, weil die Industrie einfach auf die CD gegangen ist, weil eben einfach dieser Vorteil war, du konntest skippen und tun und machen, wie du wolltest, ohne dass du große Beschwerden hast. Du kannst im Auto einfach auf nächstes Lied klicken oder sonst was und das funktioniert. Also das ist ja der Punkt, ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere, ne? Überhaupt nicht. Also die alten Medien haben ihre Vorzüge, die neuen Medien auch. Also es ist toll, dass ich 30 Alben auf meinem Handy mit mir rumtragen kann und die Musik hören kann. Es ist toll, wenn ich eine Datenflat habe, dass ich 80 Millionen Lieder dabei haben kann. Mal davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ich habe so einen winzigen Bruchteil überhaupt nur auf dem Schirm, was da läuft. Und ich glaube, 99% davon will ich auch gar nicht auf dem Schirm haben, weil es ist einfach Musik ist, die mich nicht tangiert, aber ich habe einfach diese Befriedigung, ich könnte alles hören, wenn ich möchte, ja. So, das ist eine Kopfsache. Und trotzdem muss ich sagen, dieser Reiz dieser analogen Technik, das ist einfach irgendwie was Schönes. Also diese alten Formate, die ja klanglich, muss man ja sagen, einfach nur den heutigen Formaten mindestens ebenbürtig sind. Ja, das auf jeden Fall. Das bringt auf jeden Fall einen ganz anderen Charakter mit sich. Richtig. Aber dann sind wir auf jeden Fall auch gerade beim Thema, wo wir kurz auch ein bisschen reingehen können, weil ich habe mir mal die Absatzzahlen angeguckt der verschiedenen Formate. Und man muss ja auch sagen, die Zeit der CD ist ja langsam dann auch vorüber. Also ich habe jetzt hier in der Statistik von, die aktuelle ist dann die Abschlussstatistik von 2017. Im Vergleich zu den 10 Jahren davor waren noch 2008 105 Millionen CD-Alben verkauft worden. Und im Jahr 2017 schon nur noch 62 Millionen. Also das heißt, wir gehen hier ganz, ganz stark zurück. Und im Gegenzug ist die Schallplatte 2008 500.000 Mal verkauft worden und im Jahr 2017 schon 3,3 Millionen Mal. Also der Weg geht ganz klar wieder dahin, dass man sich da bewusst Musik kauft beziehungsweise hört. Aber ich habe auch gelesen, dass dieser Peak im Vinylverkauf wohl wieder überschritten ist. Ne? Also es pegelt sich jetzt, glaube ich, ein. Also, es gab mal so ein, genau. Aber zeigt es, dass die Schallplatte ist wieder da, zumindest als Nischenprodukt, hat die CD überholt, weil ich sag mal, der Musikliebhaber kauft sich halt lieber so eine Schallplatte, weil sie ist praktischer mittlerweile. Das finde ich das Schöne. Ich kaufe mir eine Schallplatte und dann habe ich eine CD oder einen Downloadcode dabei. Das heißt, ich verbinde einfach diese analoge Welt und die digitale Welt miteinander. Das ist ganz schön, weil Schallplatten jeden Tag irgendwie mit mir rumschleppen, ist halt auch nicht so praktisch. Das finde ich ganz gut. Und was ich gelesen habe, es soll wohl sogar wieder ein MC-Revival geben. Habe ich eben auch noch mal kurz nachgeschlagen. Wohl wird das wird so das darauf bezogen, dass Stranger Things, diese Serie, diese 80er Jahre oder die Serie mit dem 80er Jahre Charakter, so einen großen Erfolg hatte, dass dadurch in Amerika schlagartig die MC-Verkäufe wieder nach oben gegangen sind, sind aber allerdings in Deutschland kaum spürbar. Also in Deutschland wurde darauf gewartet, dass dieses Ding auch kommt und die Industrie hat sich wohl auch schon darauf vorbereitet, weil es gab zum Beispiel auch schon in diesem Punk- und Indie-Bereich Bands, die wieder angefangen haben, Kassetten zu machen. Aber es hat sich bei weitem nicht so durchgesetzt, wie man das dachte. Also es gibt natürlich immer noch, jeder Sammler von seiner Band nimmt das Ding mit nach Hause. Es gibt auch noch vereinzelt Leute, die natürlich, es hat natürlich auch Charme, wenn du daheim wieder die Kassette in Kassettenrekorder steckst. Aber wir bewegen uns hier bei Zahlen um die 100.000 Kassetten, die im Jahr verkauft werden, wurden, also 2017. Da sind natürlich wahrscheinlich auch viele Indie-Geschichten nicht drauf, weil die ja nie einen Barcode oder sonst was hatten, weil die frei betrieben werden. Aber im Vergleich zu 2008, als es noch 4,5 Millionen waren, Also es hat in Deutschland noch nicht so den Absatz. Vielleicht kommt es aber auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt. Also ich glaube, die MC hatte ihre großen Tage, weil wir können ja heutzutage, also wir haben nicht mehr das Bedürfnis, es aufzunehmen. Also ja, es war schön vor dem Radio zu sitzen und abzuwarten. Ne? Es hatte auch was, ich musste mich in Geduld üben. Das war schon toll, aber wer würde sich diese Mühe heute noch machen? Also Kids werden das nicht mehr tun, weil sie kennen das Gefühl gar nicht, weil sie kriegen einfach den Wunsch sofort erfüllt. Ich will diesen Song haben, also habe ich den. Ja, das ist überhaupt keine Frage mehr. Von daher, und ich habe jetzt mal die Zahlen mitgebracht, der Streams, die gemacht wurden. Und das ist ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt hier Zahlen, einmal 2013, da waren es wohl 5,9 Milliarden Streams, die gemacht wurden. Und im Jahr 2017 dann schon 56 Milliarden. Das ist unfassbar. Ja. Also das heißt, faktisch ganz Deutschland streamt. Und ich war 2013, war ich längere Zeit mal in Schweden. Das kenne ich gar nicht von dir, dass du mal nach Schweden fährst. Ich wollte dort eine Schallplatte mitbringen, beziehungsweise Musik mitbringen, weil das finde ich immer gut, in einem anderen Land Musik mitzubringen. Und es gibt dort keine Plattenläden mehr. Also man geht in große Einkaufszentren und dann maximal so ein ganz kleines Regal. Ansonsten ist da alles ausgetrocknet. Ich kenne in Malmö, da mache ich jetzt mal bitte Werbung ein bisschen für, in Malmö gibt es einen Plattenladen, Rocco Fork. Da kriegt man noch schöne alte Musikkultur zu. Also wirklich, das ist ganz toll. Der junge Mann kümmert sich auch immer ganz toll um einen, wenn man da was sucht. Aber sonst in ganz Schweden, der große Anbieter, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, der quasi digital zum Streamen herhält. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, weil es hat Charme irgendwie sich. Ich glaube, aber wie wir das jetzt gerade auch so ein bisschen gesehen haben, es kommt so ein bisschen wieder, weil die Leute sich auch den Charme wieder wünschen. Beziehungsweise höre ich viel so auch in meinem Umfeld, dass viele die Streaming-Anbieter nutzen, aber auch gleichzeitig, wenn dann ein Album kommt, wo du reingehört hast, wo du sagst, das ist jetzt auch eine Nummer, dann wird sich dann eigentlich auch die Schallplatte nochmal gekauft, sodass du es physisch auch nochmal da hast. Also, und was im Vergleich dazu natürlich rapide nach unten geht, ist auch die Downloadzahlen brechen gerade maßlos ein. Also wir bewegen uns hier auch bei Zahlen so mit 2012 97 Millionen Singles verkauft und 2017 noch 52 Millionen. Ja. Also das bricht genauso komplett weg wie die CD, weil natürlich, wer lädt sich noch was runter, wenn er auch streamt? Richtig. Ganz klar. Wer möchte sich schon irgendwas in den Raum stellen? Also, aber vielleicht nochmal, um den Bogen zu kriegen. Wir waren gerade bei den alten Medien, Schallplatte. Kannst du dich noch erinnern, was deine erste Schallplatte war, die du gekauft hast? Ich habe angefangen und habe eigentlich immer... Die dich so sehr geprägt hat, die du so... Ich habe immer angefangen bei meinem Patenonkel, der hat irgendwie damals so 600, 700 Schallplatten gehabt, hat die dann auch so in Zeiten von nach der Wende, wo alle die Schallplatten weggeworfen haben teilweise, weil die CD ja plötzlich da war und keiner mehr gedacht hat, dass irgendwann die Platten nochmal gebraucht werden. Der hatte dann schon so ein paar Sachen, so Beatles, Sgt. Pepper und so, die Originalpressung mit Bastelbogen noch mit drin und so für irgendwelche Offiziers, Sgt. Pepper, Sachen und so, echt liebevoll gemacht damals, aber so für mich, die erste Platte, beziehungsweise was ich mir als erstes geholt habe, war irgendwie, ich glaube, angefangen habe ich mal mit Tomte, Buchstaben über der Stadt, schätze ich jetzt einfach mal, ich habe damals, meine erste Bestellung war irgendwie auch noch nicht in der Stadt, noch keine Ahnung von Plattenläden und dann habe ich irgendwie übers Netz Tomte Buchstaben über der Stadt, die White Stripes mit Iggy Thump hieß das Album, glaube ich. Ich glaube, das waren so die zwei, ja. Die dich. Das war so, und ich muss auch sagen, gut, die White Stripes ist jetzt nichts, was mich nachhaltig noch irgendwie da gepusht hat, aber Tomte Buchstaben über der Stadt für mich immer noch eines der besten deutschsprachigen Alben, die jemals geschrieben wurden. Da diskutieren wir gar nicht weiter drüber. Da bin ich ja sowas von bei dir. Was hast du dir denn als erstes gegönnt? Ja. Und vor allem wann, würde mich interessieren. Wann? Ich muss sagen, ich hatte irgendwann, das wissen ja nun alle, so eine Techno-Phase und dann habe ich mir natürlich auch ein paar Schallplatten gekauft. Ne? Aber ich muss dir auch sagen, ich kann mich an diese beim besten Willen nicht mehr erinnern. Das war halt irgend so ein Techno-Zeug, ne? Aber das hat sich nicht eingeprägt irgendwie. In der Sparte war so ein bisschen wie beim Hip-Hop, da ist das Vinyl-Ding auch nie so richtig weggegangen, trotzdem. Ja, genau, CD, richtig. Ne? So die TJs, die hatten immer ihre Plattenkoffer dabei. Und wo ich mich jetzt dran erinnern kann, also ich habe mir zwei Platten gekauft auf einem Konzert in Leipzig, da war ich mit einer Freundin. Und zwar von Sieber. Das ist eine isländische Band. Und da habe ich mir das Album Rebuild a Fire gekauft. So, das ist 2010 rausgekommen. Na gut, die waren dann auf Tour. Ich denke mal, das wird so 2-3 Jahre später gewesen sein. Vielleicht auch 4 Jahre später. Also doch erst so spät wieder angefangen, ja, mit Platte. Ja, ich habe vorher, dann habe ich angefangen, als Student, ich hatte nicht viel Geld, um mir Schallplatten zu kaufen. Und die Stadtbibliotheken haben alle angefangen und haben Alben rausgeworfen, weil sie die nicht mehr wollten, weil die CD war ja nun da und keiner hat sich mehr Schallplatten ausgeliehen. Und da habe ich dann einfach Platten immer mitgenommen. Aber das waren meistens klassische Platten. Mhm. Sehr schön, aber was mich so wirklich geprägt hat und die Platte, die ich heute auch immer noch gerne höre, die habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Das war so der Einstieg in die neue Welt. Und zwar war das von den Eagles of Death Metal, die Death by Sexy. Und das war schön, weil als ich die ausgepackt habe, gelbes Vinyl, das Cover war schon irgendwie cool. Die Eagles of Death Metal, toll. Und wir waren irgendwie nicht zu Hause. Ich hatte keinen Plattenspieler in der Nähe. Und es war natürlich, ich wollte das Ding hören. Und bei einem Kumpel wusste ich, im Gartenhäuschen steht so eine ganz alte Kiste vom Plattenspieler. Und da sind wir dann hingegangen und haben die Platte da aufgelegt. Und es klang einfach nur schrecklich. Aber ich dachte, so schön hat Musik noch nie geklungen. Nein, es war wirklich schrecklich. Weil eine Platte von deiner Frau, dann musstest du erst ein Gerät suchen. Ich glaube, das Gerät kann doch noch so schlecht abspielen. Nein, ich erinnere mich ja auch sehr gern dran. Ich erinnere mich auch sehr gerne an diesen schlechten Sound, weißt du so. Es war alles schön, es war wirklich schön. Der Klang war schlecht, aber es war schön. Dieser Moment war einfach nur schön. Aber das ist so das Album, was ich immer gerne und das habe ich dann auch, das hat mich bei meiner Diplomarbeit begleitet, weil bevor ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer ein Lied gehört. Das würde ich mir jetzt auch gerne mal wünschen, wenn du das auflegen kannst. Und zwar von den Eagles of Death Metal, Solid Gold. Das liegt schon bereit. Ja, super. Dann würde ich sagen, hören wir da doch mal kurz rein. Ja, das waren die Eagles of Death Metal. Ich finde das Lied immer irgendwie wunderbar. Toll. Ja, das reißt einen so mit und der Text ist so wunderbar selbstironisch. Also gute Laune hier am Sonntag. Einfach bei Radio Frei, ihrem Lieblingsmagazin Bäckerfaust Musik und oder vielleicht auch am Podcast Endgerät. Wir begleiten Sie vielleicht gerade beim Joggen. Ja. Vielleicht beim Saugen, vielleicht beim Kochen. Einfach auf den Datenträger laden und überall mit hinnehmen. Und vielen Dank fürs Hören. Und wer Feedback hat, einfach an bäckerfaustpodcast@gmail.com. Wir würden uns freuen. Gmail quasi auf Englisch. So. Und Elias, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, wir haben heute eigentlich nur gequatscht über irgendwelche Befindlichkeiten. Und wir hatten gar keine Definition am Anfang. Und hatten nichts dabei, was eigentlich den Start jeder Sendung ausmacht. Seit 21 Folgen. So. Und da wollen wir jetzt nicht unbedingt mit brechen, so ganz, ja, deswegen nee, enden wir jetzt einfach wenigstens mit so einer kleinen Schlaumeier-Runde, oder? Gern. Ja. Dann Highspeed. Highspeed, ja. Highspeed, Schlaumeier-Runde. Also, lass uns mal gucken. Da wir über Tonträger reden wollten und auch gemacht haben, es gab ja jetzt nicht nur die Kassette und die Schallplatte und die CD. Es gibt eine wunderbare Liste bei Wikipedia, was es alles für Datenträger, Tonträger gab und es ist einfach nur fantastisch. Ich habe zum Beispiel, kennt jeder von uns die Stiftwalzer, 18. Jahrhundert. Vielleicht nicht unter dem Namen, aber man kennt sie. Ja, ich habe da auch eine kleine Hörprobe mitgebracht, möchte ich mal sagen. 18. Jahrhundert schon und ich würde jetzt einfach mal uns hier etwas vorspielen. Entweder der Eiswagen kommt oder du drehst gerade an deiner Stiftwalze. Ja, es ist die Stiftwalze. Wunderbar. ja, also Stiftwalze, man kennt das alles hier aus so Spielsachen, hier so Spieluhren, ne, für Kinder. Da wird das heute noch gebraucht. Was ich auch ganz gut fand, sind diese Lochstreifen gewesen. Da hat man irgendwann in den 60er Jahren auch mal Computer mit programmiert, aber so 1880 hat man mit solchen Lochstreifen schon mechanische Instrumente angesteuert. Sehr spannend. Und in dem Zusammenhang auch nochmal ein Verweis auf eine Band, Wintergattern. Wer das noch nicht kennt, der junge Mann, der baut in seine Lieder ganz häufig so Lochwalzen, Lochstreifen mit ein und macht daraus dann auch Musik. Sehr, sehr wunderbar. Also einfach tolle Musik. Dann haben wir die Phonographenwalze. Spannendes Gerät. Wir haben einfach so einen Stahlträger, so einen Zylinder. Und da ist so eine Wachsschicht aufgetragen und in diese Wachsschicht, wie bei einer Schallplatte, brennt man oder ritzt man quasi die Stimme ein und dann wird das quasi übertragen und man hat den Sound dann. Ist von Bell erfunden worden, 1886. Und ja, Shellac-Platte ist klar, aber ich weiß nicht, das Gerät kannte ich nicht, ein Drahttongerät. Ein Drahttongerät. Richtig, da hat man quasi den Ton auf einen Draht aufgetragen. Es war so ein dünner Draht. Damit konnte man das machen. Ein Däne hat das erfunden. Paulsen. Das war so das Vorgängergerät vom Tonband. Ja. Tonband? Hast du eine Ahnung, wann das so rausgekommen ist? Wann das rausgekommen ist? Wann man das so erfunden hat? Weil ich war überrascht, dass es schon so früh war. Mal 40. Hm? 1940. 28. Oh, sogar noch früher. Von IG okay. Farben. Und AEG hat es dann 35, da warst du schon ziemlich nah dran, hat dann so das erste Tonbandgerät, K1 hieß das, rausgebracht. 48 kam dann die Schallplatte, also dann richtig Vinyl, nicht Shellac. Ja, und dann halt Musikkassette 63, Mikrokassette gab es auch mal irgendwann. 69, CD schon 82. CD 82. 82, ne? Und die Länge hat man, die Anekdote kennst du, ne? Das habe ich aber gelesen, ist nur ein Gerücht, das hatten wir schon mal irgendwann in der Sendung mit Beethovens richtig. Neunter. Richtig, war's nicht. Die konnten es nicht auf die ersten Scheiben machen, weil das Trägermedium, was den Master hatte, war nicht so lang wie diese 80 Minuten, die es eigentlich, deswegen konnte man nicht auf die erste CD das draufbringen. Sehr spannend. Ja, und dann ein Kuriosum möchte ich noch anbringen. Davon habe ich noch nie was gehört. Eine Vinyldisc. Eine Vinyldisc. Kennst du das? Also quasi, ich kenne CD-ROMs oder so, die man sich daheim brennen konnte, die aussehen wie kleine Schallplatten, aber die hatten keinen Nutzen. Also es war nur oben wie Rille. Genau, Optik, ne? Ja, genau, richtig. Optik. Nein, und das ist genau das, bloß in Original. Also Vinyl-Disc ist, wie der Name sagt, du hast eine Seite, die ist CD und eine Seite, die ist Vinyl. Unfassbar. Und die kannst du wirklich auf deinen Plattenspieler auflegen und kannst die hören. Ist wohl 2007 rausgekommen, hat man irgendwie bei einer Popcom oder sowas, bei der Messe, hat man dann irgendwie diese CD mal verteilt, und um halt zu gucken, ich glaube, Cesanova oder so ähnlich war die Band, die da drauf zu hören war, hat sich aber nicht durchgesetzt, weil die Vinylseite 3,5 Minuten länger konnte man nicht draufpacken. Ja. Ne? Ja, und gut, heutzutage, da brauche ich glaube ich nicht weiter drauf eingehen, Flashspeicher, SD-Karten und so weiter und so fort, aber das ist ja alles nicht mehr so richtig greifbar. Ich meine, das ist halt so ein, du kaufst ja keine SD-Karte, wo deine Lieblingsband drauf ist. Wobei es mal eine Zeit gab, in der so Buttons, Ansteckbuttons mit MP3-Funktion waren, dass du da irgendwie dein Klinkekabel reinsetzen konntest und konntest das Album hören. Ja, auch das wurde mal zwischenzeitlich irgendwie probieren. Und was auch abgefahren ist, was ich mega krass finde, ich weiß es nicht, ob es das noch gibt, ich glaube, es hat sich auch nicht so richtig gelohnt, wenn du bei größeren Bands warst, ich weiß, dass es das bei die Toten Hosen und die Ärzte gab, konntest du nach dem Konzert einen MP3-Stick kaufen mit dem Konzert, auf dem du gerade warst. Ach ja. Also die haben das Konzert mitgeschnitten, haben das dann vervielfältigt auf aber tausende USB-Sticks, haben sich dann an den Ausgang gestellt und haben diese USB-Sticks mit dem Konzert verhökert. Krass. Also welch ein technischer Aufwand inklusive, also mit wie vielen USB, also ich habe hier so einen Vierer USB-Adapter, ich weiß nicht, wie viele Adapter man braucht und wie viel Computer, um alle USB-Sticks Wahnsinn. Vollzuballern. Ja. Es ist unfassbar. Krass, habe ich auch noch nie gehört. Hat sich aber, glaube ich, auch nicht so durchgesetzt, weil ich glaube, es ist schon wieder vorbei. Es war mal so eine Phase. Ja, ich denke, man probiert da halt aus, ne, und guckt, was man machen kann, aber ja, leider, oder vielleicht ist es auch okay, dass sich sowas nicht immer durchsetzt, dass nicht jeder noch mit einem Speicherstick vom Konzert nach Hause rennt. Dann doch lieber auf dem Konzert die Schallplatte gekauft. Ja. Vielleicht noch eine Unterschrift draufgeben lassen. Ich finde, das hat noch sowas. Oh, ist aber ganz wertmindernd. Das mag sein. Also, es sei denn, es ist Michael Jackson gewesen oder so. Und für mich hat es aber, also für mich lädt es den Wert auf, weißt du, so, das, weil, und ich kaufe mir ja keine Schallplatten, also ich freue mich immer, wenn die teurer werden mit der Zeit, was übrigens. Aber du guckst schon. Ich gucke schon, ne? Ich bin jetzt total enttäuscht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, eigentlich ist es schön, weil ich packe die Platte aus und dann freue ich mich. Ach, guck mal hier. Da war ich. Das ist schön. Tja, dann müssen wir zum Ende kommen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen an diesem Sonntag. Oh Mann, oh Mann. Wir danken, ging schnell. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit hier bei Radio Frei. Wir danken Radio Frei für die Möglichkeit zu senden. Wir danken Ihnen an Ihren Podcast-Endgeräten fürs Hören, fürs Einschalten, fürs Supporten, für alles. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit. Kommen Sie gut durch den September. Der Herbst naht. Kuscheln Sie sich ein, stellen Sie sich vor, Ronny kommt zu Ihnen nach Hause, stellt Ihnen einen warmen Kakao mit einem schönen Marshmallow, leicht mit Zimt bedeckt, neben Ihr Sofa und haucht in Ihr Ohr. Legt die Eagles auf Death Metal Platte auf vielleicht. Haucht in Ihr Ohr, ich lege jetzt die Eagle. Aber wir hören nochmal zum Abschluss, denke ich, rein in Wintergarten. Jetzt hast du darüber gesprochen, also legen wir die Platte jetzt zur Verabschiedung auch nochmal auf, oder? Gerne. Also dann Wintergarten mit Sommervogel. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, jeden zweiten Sonntag, 17 Uhr, hier bei Radio Frei. Tschüss. Wobei man immer Radio Frei hören sollte.